Kundgabe 4295. Empfangen durch Bertha Dudder am 10.05.1948. Der gute Hirt. Die Meinen erkennen meine Stimme. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Und so ich sie rufe, werden sie mir Folge leisten, denn sie erkennen die Stimme des Vaters, der sie liebt und dem sie gehorsam sein wollen. Mein Ruf wird aber bald an euch ergehen, die ihr mein seid, und ich sage es euch zuvor schon, weil ihr euch sicher fühlet, weil ihr es nicht glaubt, dass das Ende nahe ist. Euch aber benötige ich, und ich künde euch daher an, dass ihr in Bälde meine Stimme vernehmen werdet, die Stimme des guten Hirten, der seine Schafe rufet. Ich brauche treue Wächter für meine Herde, Führer, die über steinige Wege und Klippen die Meinen zur Höhe geleiten, die ständig den Meinen zur Seite stehen und sie hinweisen auf das nahe Ende. Diese Führer und Wächter werden aus mir selbst Wahrheit entgegennehmen und sie euch überbringen. Sie gehen aus den Reihen der Meinen hervor und vermitteln den Menschen mein Wort aus der Höhe. Sie stehen in direkter Verbindung mit mir. Also zählen sie selbst zu den Meinen. Und so der Ruf an ihren Ohren ertönet, wissen sie, dass die Stunde des Wirkens für mich und mein Reich für sie gekommen ist. Dann wird die Verbindung zu mir so innig von ihrer Seite hergestellt, dass es niemals mehr einen Rückschritt geben kann für die Seele, die mir dienet, dass sie niemals ohne Kraft belassen wird, dass sie in kurzer Zeit aus mir selbst zu reden vermag. Und dann wird sie ihre Mission auf Erden erfüllen, die Zweck und Ziel ihres Erdenlebens ist. Dann ist sie nur noch für mich tätig, und mit Freuden wird sie mein Wort verbreiten und vertreten, denn sie ist voll überzeugt, dass ich selbst zu ihr spreche, und jedem Wort legt sie daher größte Bedeutung bei. Und es wird der Mensch Kraft empfangen in großem Ausmaß. Jedes Schwächegefühl wird von ihm abfallen, jede geistige Gabe voll ausgenutzt und verwertet. Und erfolgreich und segenbringend wird seine Tätigkeit sein, wo er unter Menschen weilt. Und dieses euer Wirken steht kurz bevor. Ich weiß um euren Willen und um eure Glaubensschwäche. Ich weiß aber auch um die Veränderung, die sich in kurzer Zeit für euch ergeben wird. Ich weiß um die Not und das Leid der kommenden Zeit. Wie ich aber auch weiß, um euren Willen zum Glauben und um die Stärke eures Glaubens. Und entsprechend werde ich euch mit Kraft bedenken und euch niemals allein lassen, was auch kommen mag. Und darum haltet euch stets an mein Wort, entziehet meinem Wort die Kraft, mit der ich es gesegnet habe. Werdet in Wahrheit meine Kinder, die sich dem Vater vertrauensvoll hingeben. Und glaubet, dass er euch sicherlich erretten wird, so ihr in Not seid. Denn wer meine Stimme erkennt, der ist mein Kind, und sein Leben ist meine Sorge. Wer an mich glaubt, der wird auch meine Stimme zu hören vermögen. Doch wer das Tönen meiner Stimme in Frage stellt, der ist nicht mein Kind, und wenn er gleich sich mir verbunden glaubt. Die Schafe erkennen die Stimme ihres Hirten, und sie werden ihm folgen, so er sie rufet. Ich aber bin der gute Hirt, der nicht eher ruht, bis er seine Schafe gefunden hat. Amen.